Noch mehr, der Kahal verkauft an diesen oder jenen Juden das Recht, andere Individuen auszubeuten, an solche Geld zu verleihen und eventuell das Eigentum derselben in Besitz zu nehmen. Nur wer solches Recht erkauft hat, darf ein beliebiges, ihm angewiesenes Individuum ausbeuten. Andere Juden dürfen ihm nicht das Recht kränken, er hat das Monopol. Dergleichen Dinge würde man für unglaublich halten, wenn nicht Brassmann aktenmäßige Belege und Beweise dafür beibrächte, so zum Beispiel Dokumente darüber, dass ein Jude das Anrecht auf Ausbeutung eines russischen Handelsmannes gekauft hat, ein anderer Grund und Boden, auf dem künftig Regierungsgebäude stehen werden, ein dritter gar ein ganzes Franziskanerkloster. Nach solch einem Kaufe darf kein anderer das mit klingender Münze vom Kahal erworbene Monopol beeinträchtigen. Lässt ein Jude es sich beifallen, Grund und Boden, der einem Christen gehört, von diesem zu kaufen und zu besitzen, so muss er dennoch denselben auch vom Kahal kaufen, weil sonst weder der rabbinische Gerichtshof noch die Juden sein Anrecht auf den Besitz für gültig halten würden. Der Kahal übt auch noch immer in mancher anderen Beziehung eine tyrannische Gewalt. Er hat sich zum Beispiel das Recht angemaßt, dem Einzelnen zu befehlen, welcherlei Geschäfte derselbe betreiben oder nicht betreiben darf. Er mischt sich in alle häuslichen Verhältnisse, er schreibt vor, wie viele Personen bei einer Hochzeit oder bei irgendeiner Festlichkeit zugegen sein dürfen, wie viele und welche Musikanten dabei aufspielen dürfen und dergleichen mehr. Aus dem Schlachten des Viehs zieht er großen Vorteil. Die Tiere müssen geschächtet werden und bei den polnischen Juden wird es damit streng genommen. Die rabbinischen Behörden erheben für Gemeindezwecke eine Fleischtaxe, die von der russischen Behörde genehmigt worden ist, und die Beamten der letzteren sollen bei der Erhebung mitwirken, weil der Kahal vermittels dieser Taxe einen etwaigen Steuerausfall zu decken hat. Der Kahal seinerseits belegt auch alle Spirituosen, die in Schenken verabreicht werden, mit einer Abgabe, die natürlich auf die Verbraucher fällt. Bekanntlich sind sämtliche Branntweinschenken in den Händen von Juden. Der Kahal erhält seine Autorität zum Teil durch solche Taxen aufrecht, zum Teil aber auch durch schwere Strafen, die die Bet-Dine verhängt. Diese kann einen Juden in förmlichen Verruf tun. Er verbietet den Nachbarn und allen, mit solch einem Geächteten irgendwelchen Verkehr zu unterhalten, verbietet ihm auch sein Geschäft zu betreiben, seine Frau darf nicht in die Mikwe, das Reinigungsbad, gehen, er kann förmlich exkommuniziert werden. Wer nur einen kleinen Teil des Gesetzes übertritt, der übertritt auch das ganze Gesetz. Und wer das tut, verfällt dem Banne, der in den Judenortschaften dem bürgerlichen Tode gleichkommt. Die abgesonderte jüdische Gemeindeverwaltung, das Kahalamt, ist freilich von der russischen Regierung aufgehoben, aber der Kahal in seiner moralischen Macht besteht dennoch fort. Er erhält die jüdische Gesellschaft zusammen, wählt dazu die geeigneten Personen und sorgt für deren Besoldung. Hieraus erklärt sich das sonst unbegreifliche, geschlossene Zusammenarbeiten des Judentums während der russischen Revolutionen 1904 bis 1906 und 1917-1918. Die Arbeiter- und Soldatenräte, die Sowjets, waren nichts als mobilisierte und erweiterte Kahals. Diese bildeten die Stammformationen des jüdischen Umsturzes, dessen wahren Charakter man anfangs durch das Etikett Diktatur des Proletariats zu verhüllen suchte. Eine ähnliche Bedeutung wie der Kahal hat die Bet-Dine für Rechtsangelegenheiten. Sie ist gewissermaßen eine richterliche Abteilung unter dem Kahal. Die Bet-Dine findet sich überall, wo eine größere Menge Juden zusammentreffen. Sie entscheidet Streitigkeiten und Uneinigkeiten der Juden untereinander, besonders im Handel, und verhindert die Juden, die Staatsgerichte anzurufen. Bei der niedrigen Bildungsstufe, auf der die große Masse der Juden in Russland, Galizien und so weiter steht, hat die fanatische Ausübung der talmudischen Lehren durch die Priester und ihre Anhänger einen ungeheuren Einfluss auf das bürgerliche Leben der Juden und ihre Handlungen. Hier wären auch die Anhänger der rituellen Verwendung von Blut zu Opferzwecken und die Anstifter oder Verüber jener rätselhaften Morde zu vermuten, an denen Juden aus dem Osten Europas beteiligt gewesen oder doch schwer belastet worden sind. Juden in der Freimaurerei. Die französischen, italienischen und spanischen Logen stehen unter ausgesprochen jüdischer Leitung. Das Gleiche lässt sich von den deutschen Logen nicht behaupten. Vielmehr lehnen einzelne derselben die Aufnahme von Juden überhaupt ab. An dem Ausbruche des Weltkrieges von 1914 haben die romanischen Logen einen erheblichen Anteil. Sie waren die Brutstätten für die deutschfeindliche Gesinnung und haben unablässig auf den Krieg hingearbeitet. Ausführliches Material hierüber findet sich in folgenden Schriften: Brauweiler, die drei Punktbrüder im Weltkriege, Dr. Wichtel, Freimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik, Karl Heise, die Entente Freimaurerei und der Weltkrieg, Fritsch, die verborgene Macht. Die romanischen Logen sind Werkzeuge des Judentums und dienen deren Aufrichtung der jüdischen Weltherrschaft. Diesem Ziele stand besonders die deutsche Monarchie mit ihrem starken Heer im Wege. Auf ihre Untergrabung war von jeher die Tätigkeit der jüdischen Logen gerichtet. Am 31. Juli 1914, also 2 Tage vor der Kriegserklärung, versandte der italienische Großmeister Ettore Ferrari ein Rundschreiben an alle Logen, worin der bevorstehende Weltkrieg angekündigt und die Stimmung gegen Deutschland gemacht wird. Trotz des damals bestehenden Bündnisses mit Italien. Ein Geheimzirkular der Mailänder Loge vom 20. September 1914 verkündet den Beginn einer neuen Ära, frei von Thronen und Altaren. Zweifellos sind die romanischen Logen von jeher Mittelpunkte der revolutionären Propaganda gewesen. Von Seiten der deutschen Freimaurerei liegen mehrfache Kundgebungen vor, durch die sie das Tischtuch zwischen sich und den Logen in den Ententeländern zerschneidet. Jüdische Gesellschaften in Deutschland. Neben der weltumfassenden jüdischen Allianz mit ihren Filialen bestehen in allen Ländern besondere jüdische Organisationen, die miteinander in mehr oder weniger enger Fühlung stehen. Ihr gemeinsamer Zweck ist der Kampf um die Vorherrschaft des Judentums. Dieser Kampf, welcher anfangs regellos je nach Neigung und Bedürfnis des Einzelnen geführt wurde, zeigte gegenwärtig nach jahrzehntelanger Dauer unverkennbar die Merkmale eines methodischen Vorgehens. Denn bin ich allein, was bin ich? So fragt mit Recht der Talmud. Mit diesen Worten bestätigt der jüdische Justizrat Salinger, Oppeln, in den Mitteilungen des Verbandes der jüdischen Jugendvereine Nummer 3 vom 1. März 1914 offen den Zusammenhang aller jüdischen Kampforganisationen, zu denen er auch die religiösen Hilfsvereine und dergleichen mit Recht zählt. Die bedeutendsten jüdischen Organisationen, die neben ihren öffentlich betriebenen Bestrebungen sämtlich Kampfverbände darstellen gegen alles, was dem jüdischen Weltherrschaftsstreben im Wege steht, sind: erstens Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in Berlin. Seine Zeitschrift erscheint unter dem Titel CV-Zeitung. Nach außen predigt er für seine Mitglieder zwar deutsche Gesinnung und die Betätigung dieser Gesinnung im bürgerlichen Leben, er fordert von ihnen aber, wie auch die Alliance Israélite Universelle, treues Festhalten an der geschichtlich geheiligten, das heißt nationalen, rassischen Gemeinschaft aller Juden. Er bestreitet nach außen, dass es eine besondere jüdische Nation gebe. Sein Vorsitzender Dr. Horwitz selbst hat aber am 23. Juni 1901 erklärt, dass der Verein sich ebenso gut Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und jüdischer Nation nennen könne und dass gegen diesen Namen nur ästhetische Gründe sprechen.